ein Poster von uns in deinem Zimmer. Wir sind keine Grammy, keine Oscar-Gewinner. Wir sind nicht Mainstream und fressen keine Psychodrogen. Keine Privatjets, Paläste oder Millionen. Interviews und Autogramme sind ein Graus. Wir ziehen uns niemals für den Playboy aus. Ohne Fanpost und Plattenverträge. Wir stehen eher auf andere Werte. Wir spielen nicht für Schwul und Lesben. Das wäre widerlich. Wir spielen nicht für acht Bastarde. Wir spielen für dich, wir spielen für dich. Keine Kostüme, keine teuren Bühnenshows. Keine Background-Sänger, keine krassen Gangster-Bros. Kinder adoptieren ist nicht unser Ding. Kein Laufbursche, der uns die Gitarren stimmt. An unseren Konzerten wird richtig eingeheizt. Unser Publikum ist meist gereizt. Die Verstärker knirschen, das Dosenbier ist warm. Drinnen tobt die Bolognese, draußen stehen die Bullen straff. Wir spielen nicht für Kommunisten, das wäre widerlich. Wir spielen nicht für Feministen. Wir spielen für dich, wir spielen für dich. Wir spielen für dich. Wir malen keine Karikaturen von Göttern und Propheten. Wir schlachten keine kleinen Kinder mit rostigen Macheten. Wir kriechen nicht zu Kreuze, sind keine Salafisten. Und trotzdem nennt man uns mit Vorliebe Terroristen. Terroristen Rock'n'Roll. Wir spielen Terror Rock'n'Roll. Wir spielen nicht für Denunzianten, das wollen wir wirklich nicht. Wir spielen nicht für Antifanten. Wir spielen für dich, wir spielen für dich. Wir spielen für dich.